Verteufelte Erfindung, diese Schießgewehre. Immer muss man aufpassen, dass einem an seinen 12 Knochen nichts passiert. 245, lieber Dick. Jeder Mensch hat 245 Knochen. Ist das möglich? Ich habe meine zwar noch nicht gezählt, aber dass es so viele sind, das habe ich noch nicht gewusst. Ah, es sind da natürlich auch die kleinen Gehör- und Sesamknöchelchen mitgezählt. Sesamknöchelchen? Sesam? Ich will auf der Stelle geteert und gefedert werden, wenn ich davon schon mal gehört habe. Du sicher auch nicht, nicht wahr, Lange? Doch, Dicker. Das sind doch die Dinger, mit denen man Schatzkammern in Felsen öffnet. So ein Unsinn. Muss jedenfalls ein miserabler Schütze gewesen sein, Sir, der euch diese Wunde beigebracht hat. Gezielt hat er wohl gut, aber zittrig abgedrückt. Übrigens werden die Tramps morgen große Augen machen, wenn sie den Toten an unserem Lagerplatz finden. Stimmt. Sie werden dann erst recht denken, dass sich die Bonanza dort befindet. Wieso? Nun, Sie müssen doch annehmen, wir hätten den Mann erschossen, weil er der Goldader zu nahe gekommen ist. Da hast du schon wieder recht, Dicker. Und dort kommen die Häuptlinge zurück. Mein Bruder Charlie mag froh sein, denn wir haben viel Heilpflanzen gefunden. Er kennt ja die wunderbare Wirkung der Kräuter, die nur dem roten Mann bekannt sind und leider mit ihm auszusterben scheinen. Wenn der letzte Indianer stirbt, wird auch das letzte Blatt der Arzneipflanze verwelken und nie wieder grünen. Sie sind ein Geschenk des großen Manitou an seine roten Söhne und wachsen nur da, wo sie wohnen. Ich weiß, Winnetou. Und ich habe tatsächlich diese Indianerpflanze sonst nirgends angetroffen. Winnetou wird dir jetzt mit diesem Beizkraut große Schmerzen zufügen. Aber die Wunde muss erst damit ausgebeizt werden, wenn das Heilkraut wirken soll. Ich weiß, mein Bruder wird keinen Laut des Schmerzes hören lassen. Naja, die Behandlung war gewiss kein Honiglecken. Aber trotzdem schlief ich danach bis zum frühen Morgen. Der Verband wurde erneuert. Und nach einem kräftigen Frühstück brachen wir auf. Vor allem mussten wir feststellen, wohin sich die sechs Weißen gewandt hatten. Bald entdeckten wir ihre Fährte, die in unserer Richtung über die Prärie lief, also hinauf zum Park von St. Louis. Man glaubt nicht, welchen Eindruck die Rocky Mountains machen, wenn man sich diesem Gebirge nach endlos scheinendem Ritt über weite Ebenen nähert. Die Rockies sind reicher an Farben als jedes andere Gebirge der Erde. Wenn die alten Griechen ihren Göttern den Olymp zur Wohnung gaben, so hatte der Indianer weit größere Berechtigung zu dem Glauben, dass auf diesen Bergen sein großer, guter Manitou wohne. Es war schon Nachmittag, als wir kurz vor einem Wald den sogenannten Kontinentalpfad erreichten. Wir kannten die charakteristische Stelle, waren sicher, dass wir uns nicht irrten, und lenkten darauf ein. Bald befanden wir uns in einem herrlichen Tannenwald, dessen Schatten uns sehr willkommen war. Nach etwa einer Viertelstunde kam uns ein Reiter entgegen. Misstrauisch schätzte uns der Mann ab. Ich nannte ihm zur Beruhigung gleich meinen Namen. Old Shatterhand? Ich denke, ihr seid tot. Wer sagt das? Der Mann, der euch gestern Abend erschossen hat. Ich meine... Ah, wo ist der Kerl? Sollt ihr gleich erfahren, Sir. Ich heiße übrigens George. Aha, nun, George. Vater hat sich hier vor einiger Zeit als Hufschmied niedergelassen, weil jetzt an diesem alten Weg ein gutes Geld zu verdienen ist. Doch kommen manchmal auch Leute hier vorbei, die alles andere sind. Nur keine Gentlemen. Aber die größten Halunken bis jetzt, das sind die sechs Männer, die vor 4 Stunden ankamen. Für sich arbeiten ließen und nicht bezahlen wollen. Meine Schwester hat sich vor ihnen verstecken müssen. Den Vater haben sie zusammengeschlagen und in den Keller gesperrt. Ich musste ihnen Essen und Trinken heranschaffen und konnte dann endlich fliehen, um meinen Bruder zu holen, der unten im Tal Fische fängt. Wisst ihr vielleicht, wie die Leute heißen? Einer heißt Spencer. Ein anderer wird General genannt. Die Kerle suchen wir gerade. Ihr braucht nicht weiterzureiten, George. Wir werden euch helfen. Kommt. Aber seid vorsichtig, Sir. Ich werde euch zur Rückseite des Hauses führen. Es gelang uns, die Banditen zu überrumpeln und unschädlich zu machen. Leider war der General Douglas nicht dabei. Er hatte sich dem jungen Schmied an die Fersen heften wollen, war aber durch unsere Ankunft daran gehindert worden und hatte sich rechtzeitig davon gemacht. Das erzählte uns die Schwester von George. In der Stube saßen jetzt die Raudis mit hoch erhobenen Händen, den Rücken zur Wand, auf dem Fußboden, von unseren Freunden scharf bewacht. Den alten Schmied hatten wir inzwischen aus dem Keller befreit. Er war schlimm zugerichtet worden, weil er sich gegen die 6 Banditen zur Wehr gesetzt hatte, aber er hatte den Kerl auch gehörig zu schaffen gemacht. Unter anderem hatte Toppy Spencer einen gewaltigen Schlag mit dem Schmiedehammer erhalten, der ihm das Schulterblatt zertrümmerte und ihn so für alle Zeit zu einem Krüppel machte. Natürlich verlangte die Mehrzahl von uns härteste Bestrafung der Gefangenen. Vor allem Spencer schien dem Strick nicht entgehen zu sollen. Schließlich einigte man sich so, da der älteste Sohn des Schmiedes inzwischen vom Fischfang zurückgekommen war und 3 verlässliche Männer mitgebracht hatte, die zur Stadt Colorado Springs weiter wollten, so übergab man ihnen die Gefesselten. Sie würden sie in der Stadt dem Sheriff ausliefern. Auf diese Weise wurde man die Kerle am schnellsten los. Nur schade, dass uns der Hauptverbrecher Douglas abermals entkommen war.